Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und läuft. Komm, Ober Eichwald, mach mal Sitzungsleitung. Also gut, ja. Herzlich willkommen zur heutigen Teamsitzung der AG über NRW am 3.3.2023 um 21.07 Uhr. Bisschen verspätet. Aber das ist kein Problem, wir machen das jetzt ganz schnell. Wir haben eine Tagesordnung vorliegen und gibt es da Einwände? Nein. Ich höre nichts. Also doch, von Vaku. Nein. Also es gibt keine Einwände, die Tagesordnung wird genehmigt. Damit kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls vom 17. Februar. Das ist im Pad verlinkt und wenn es da keine Einwände gibt, dann ist es genehmigt. Vielen Dank. Wir haben keine Mitglieder zu oder Abgänge, die uns vorliegen. Deshalb kommen wir zu den Teamberichten. Es gibt aktuell keine erledigten Pressemitteilungen oder Blogbeiträge. Da ist nichts rausgegangen. Und geplant haben wir einen Übertrag aus der vorherigen Sitzung zum Versammlungsgesetz, einen Blogbeitrag. Wie ist da der Status? Ich habe nichts gemacht. Ich glaube auch nicht, dass ich da noch was schreiben möchte. Das ist jetzt irgendwie schon wieder so lange her und keine Ahnung. Hast du denn was raus? Ja. Okay. Gut, dann gibt es da auch nichts Neues und wir können weiter zum Request-Tracker, auch da wieder ein Übertrag. Eine Anfrage von Anne wegen Software in NRW. Gibt es da was Neues? Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mir das mal angucke. Und ich habe dann den Orange Bay kontaktiert und die Alessa. Habe auch von beiden eine Meinung dazu bekommen. Also Pressemitteilung einfach nur so, weil es NRW eigentlich gar nicht betrifft. Dieses Urteil fanden wir jetzt alle nicht so gut. Das Urteil war auch irgendwie schon eine Woche fast alt, als wir das bekommen haben. Die Idee vom Orange Bay war, einen Brief zu schreiben an den Innenminister mit unseren Forderungen und dann dazu gegebenenfalls dann eine Pressemitteilung machen. Ich werde da mal ein Pad aufmachen und mit so zwei, drei Einleitungssätzen, was wir da aber jetzt konkret eigentlich fordern können. Wenn wir jetzt sagen, wir schreiben an den Innenminister, müssen wir ja irgendwas fordern. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bräuchte ich also dann auch wieder die Hilfe von Frank und Alessa. Ich würde denen dann das Pad mal zuschicken und mal gucken, ob wir da irgendwas formuliert bekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, warum das getrennte Verfahren waren da vor dem Verfassungsgericht. Das hat irgendwas mit unserem Polizeigesetz zu tun, warum wir da nicht in einen Topf geworfen sind mit Hessen und ich weiß nicht mehr, wer der dritte war, Hamburg, glaube ich, ne? Aber ich hoffe, dass der Frank das vielleicht weiß. Gut, dann hoffen wir mal, dass der Frank das wirklich weiß. Und wenn es da sonst nichts gibt, haben wir noch... Doch. Soll ich den Punkt dann auch erstmal rausnehmen oder als Übertrag für die nächste Sitzung nehmen? Ja, lass mal drin. Okay. Okay. Dann lassen wir den auch noch mal drin. Alles klar. Ja, wir haben noch einen Punkt im Request-Tracker von der Asta. Eine Pressemitteilung. Gibt es da was Neues? Also ich habe, wie ich schon ins Bett geschrieben habe, ich habe noch nicht bei Sven nachgefragt, weil ich weiß, dass der gerade jetzt in den letzten 10 Tagen oder so, oder 14 Tage, akut Prüfungen hat. Und dann wollte ich eben nicht auch noch reingrätschen. Dann kam ja jetzt auch die Aktion von Anne mit dem Bündnis. Also ich denke mal, das Thema ist ja immer noch da. Ich wollte nur ein bisschen Luft lassen für Sven. Wenn das falsch war, dann kloppt mich bitte jetzt. Mir ist da noch eingefallen, beziehungsweise ich habe es dann auch noch gesehen, irgendwie so, dass im Bund ja auch eine Pressemitteilung zu dem 49-Euro-Ticket verschickt wurde, mit Zitaten von Sven. Also sprich, da gibt's schon was. Also erledigt. Ja, oder wir kramen uns die noch mal raus und gucken, ob wir die noch mal ein bisschen auf NRW umschreiben können. Also mit Sven zusammen, oder verstehe ich das jetzt irgendwie falsch? Naja, wir könnten das ja schon mal beginnen alles und mal gucken, was diese Pressemitteilung hergibt an seinen Zitaten. Das vielleicht verkürzen und man müsste natürlich den NRW-Bezug irgendwie noch finden. Okay, soll ich das mal so festhalten? Ja, gerne. Kannst du denn mal schauen, wo diese PM war und da mal ein Pad anlegen und das kopieren und mal gucken, was man da reduzieren kann? Ja, mache ich. Super. Gut, das heißt, da kommen wir auch noch mal ein Stück weiter. Das hört sich sehr gut an. Wenn es da sonst nichts gibt, kommen wir weiter zu den Berichten aus Social Media, angefangen von Twitter. Jetzt müsste ich wieder multifunktionsfähig sein. Wollte ja gerade noch im Protokoll den Vorschlag reinschreiben. Okay, also Twitter hat mal wieder regelmäßige oder auskunftsfreudigere Analytics. Das heißt, jetzt können wir endlich mal wieder die ganzen Zahlen sehen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, welche vorherige Zeitraum da angegeben sein soll, weil das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, gab es ja überhaupt keine vernünftigen Übersichten, vor allen Dingen nicht alle Optionen. Aber jetzt sind sie da, sehen sehr gut aus, was mich wirklich überrascht. Ihr seht an den Zahlen, plus 351,7% Profilbesuche. Klingt richtig toll, ne? Ich glaube nicht ganz dran. Gut, bester Tweet, den wir hatten, heute schon verdächtigt worden. Und der zweitbeste, Corona geht auf die Nerven. Wenn ihr die Impressionen anguckt, dann wisst ihr, warum ich jetzt nicht juble darüber. Ja, danke dir für den Bericht. Gibt es dazu Fragen? Dann kommen wir zu Facebook. Da sehen die Zahlen nicht gut aus. Wir haben zwei- bis dreistellige Zahlen nur und überall ein solides Minus. Könnte auch daran liegen, dass nicht so viel Content kam. Und das Ganze kann sich auch auf Instagram übertragen, weil eher ein solides Minus, zwei- bis dreistelliger Zahlenbereich nur, auch weil nicht so viel Content kam. Es wird aber dann, denke ich mal, wenn man entsprechend wieder den Content anhebt, auch wieder besser. Gibt es dazu Fragen? Dann kommen wir zu sonstigen Plattformen, nämlich Mastodon. Da steht, dass wir umgezogen sind. Möchte da noch jemand was zu sagen? Ja, ich sag dann einfach mal Danke, Fabian, dass du das gemacht hast. Ich freue mich, dass mein Rum-Japan geklappt hat. Wir haben also jetzt den Mastodon-Account und jetzt warten wir auf Inhalt. Ja, und wie ich schon irgendwo reingeschickt hatte, der Admin der Instanz folgt uns sogar. Das soll was heißen. Ja, aber wenn es dazu dann jetzt keine Fragen gibt, kommen wir zur Webseite. Da hatten wir auch einen Übertrag aus vor Jahren gefühlt. Na Quatsch, aber es ging um die Schulung zu Elementor. Und gibt es da, oh Gott, jetzt muss ich mich selber fragen. Nein, gibt nichts Neues. Also Mika ist grundsätzlich da, aber er hat auch mit Schule immer noch ein bisschen zu tun und er hatte jetzt letztens erst noch Prüfungen, jetzt kommen schon die nächsten Prüfungen. Ich kann ihn nochmal dann so ganz vorsichtig fragen, weil so konkret habe ich den noch nicht gefragt, muss ich jetzt zugeben. Ich habe es ein bisschen vergessen, ich habe ihn mal so drauf, ja, so in die Richtung gefragt, aber ich kümmere mich drum. Gibt es dazu Fragen? Wir können das auch gerne vielleicht in Osterferien oder so machen. Ich meine, es eilt jetzt ja auch nicht so wahnsinnig, wenn jetzt irgendwie die Schule stressig ist. Ich glaube, vor den Osterferien wird das eh nichts mehr. Ja, also wie gesagt. Wie gesagt, ja. Noch was anderes. Gesehen hattet ihr das, denke ich, in Matrix. Kenne ich gar nicht, hat netterweise ein paar Sätze geschrieben zu Matrix und uns darauf hingewiesen, dass auf unserer Webseite, dass da noch ein alter Text zum Metamorph steht. Und ich habe den Text so übernommen und das da bei uns auf der Webseite aktualisiert und mich bedankt sehr dafür. Fand ich sehr nett. Sowas könnte ruhig häufiger mal kommen. Bitte? Ich habe das gesehen und ja, war gut, dass du so schnell reagiert hast. Danke. Und dann wollte ich dich noch bitten, Obereichwald, den Landesparteitag auf die Startseite zu packen, wenn das geht. Lützerath austauschen, ne? Gehen da immer nur 3 Sachen? Nö, du kannst so viele, wie du willst. Ja, dann lass Lützerath da doch noch drinstehen, oder? Also, ich würde nur den LPT halt nach oben machen wollen. Ja, bräuchten wir vielleicht noch ein Bild, aber klar. Wir haben doch schon ein Sharepick dazu. Das ist auch schon abgespeichert. Das habe ich ja auch für den Blogbeitrag benutzt. Stimmt. Da ist es. Ja, kriegt man. Ich muss quasi nur die ersten Sätze des Blogbeitrages anreißen und das Bild dazu. Ja, kriegt man hin. Danke. Heute noch. Cool. Ja, dann mache ich das gleich noch und dann passt das. Gibt's im Krähennest was? Gibt's das Krähennest noch? So gefragt. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt. Sehr schön, es gibt das Krähennest noch. Wir kommen zu Veranstaltungen und Terminen. Da haben wir unseren Landesparteitag in Bielefeld am 22. und 23. April. Gibt's dazu irgendwas? Nö, okay. Organisatorisches. Da haben wir aus den letzten Sitzungen den Umzug unserer Instanz auf Mastodon stehen. Gibt's dazu noch etwas zu sagen? Also ich wiederhole das Danke jetzt nicht. Du hast jetzt genug Danke gekriegt. Du hast es jetzt aber trotzdem, na gut, egal. Es gibt also sonst nichts und bei Sonstigem steht gerade auch nichts. Habt ihr da irgendwas? Ich wollte nochmal Danke sagen für Mastodon. Nee, aber wie ist denn das mit dem Umzug? Kriegen wir denn die Follower jetzt da irgendwie umgezogen? Ich hab's nicht hinbekommen. Aber probiert hast du's. Auf ganz vielen Wegen. Isan kann sich erinnern. Jupp. Okay. Ja, gut. Wie viel waren denn? Das war noch jetzt nicht so Massen, ne? Nee. Ich weiß nicht, 100 oder so, ne? 181. Dann sollten wir aber vielleicht da irgendwie regelmäßig posten, dass man uns jetzt auf Mastodon findet. Ja. Hatte ich sowieso schon vor, da wollte ich halt den Fabian nur fragen, ob du das schon gemacht hattest. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich also hatte nicht, einmal schon, ja. Also du hast auf dem alten Account schon eine Benachrichtigung gemacht. Ja, vor 2 Tagen. Das reicht ja. Okay, dann schaue ich in der Woche nochmal, ob sich da was getan hat und wiederhole die, falls nötig. Ich denke ja. Dann. Oder wir schreiben sie in die Bio rein. Ja, beides würde ich vorschlagen. Ja, okay. Gut, dann machen wir das so. Perfekt. Gibt's sonst noch was zu sonstiges? Nö. Werkzeuge links steht im Pad. Nächster Termin wäre der 17. März um 21 Uhr, wie immer hier im NRW-Mammelraum AGÖA. Und wenn ihr nichts habt, was nicht der Fall scheint, beende ich jetzt die Sitzung um 21:22 Uhr. Dankeschön. Dankeschön, lieber Ober Eichwald, für die Moderation.